Sei am Sti. Mit Tricks, Schock, Schock, Express, okay, Du bist zu weit gegangen. Bei deinem Rappen Rollstuhlfahrer aufzutanzen. Du bist zu weit gegangen. Digga, die Matrix punch ich weg. Wir feiern eine große Party, wo bist du? Du bist weg. Du bist zu weit gegangen. Und deine Tracks sind wie wahr vergangen. Du bist zu weit gegangen. Digga, die Matrix punch ich weg. Hör gut zu, ja, jetzt. Breitling, Uhr, Nike, Schuhe. Guck, ich mach dein Vibe so Hure. Matrix, der Rapper mit Fendungsgrenze. Übertrifft den Standard wie Pornoschwänze. Was redest du, Kind? Du bist Gangster und so. Meine Großeltern sind noch mehr Gangster als du. Du hast niemals gedrückt, nein, niemals gefickt. Nein, Pussy, jetzt sag mal, du Fliegengewicht. Diese hässliche Topspin, Rapper mit Cockring. Ich step in dein Viertel, dein Block wird zum Boxring. Oh mein Gott, so eine komische Schwuchtel. Du Streichholz, mir wachsen chronisch die Muskeln. Tobi, die Hure, ist peinlich am Seilspringen. Mach keine Zicken wie weibliche Eizellen. Fick dich, ich shoote dein Team weg. Ich guck dich nicht an, so wie Fluch der Karibik. Du bist zu weit gegangen. Bei deinem Rap und Rollstuhlfahrer aufzutanzen. Du bist zu weit gegangen. Digga, die Matrix punch ich weg. Wir fallen eine große Party, wo bist du? Du bist weg. Du bist zu weit gegangen. Und deine Tracks sind wie wahr vergangen. Du bist zu weit gegangen. Digga, die Matrix punch ich weg. Hör gut zu, ja, jetzt bin ich. Ich hab gehört, dass du ne Ratte bist. Hier ziehst du den Kürzeren, wenn du dich an meiner Latte misst. Junge, guck, ich hasse dich, dich soll man noch ernst nehmen. Bleib bei deinen Schwesteln, du kannst Dieter oder Ernst nehmen. Du bist einer dieser Typen, die hier keiner brauche. Ich geb dir einen Tipp, trau dich nie mehr wieder raus. Ich schreib Bars, wenn ich chill, Parts, wenn ich will. Treffen wir uns falsch, deine Nase nicht mehr still. Was willst du machen, du falscher 50er? Deine Freundin fand den Sex mit Hunde als Lustiger. Du bist falsch, du bist fake, du bist kein Freund, Junge. Jeder, der dich kennt, bekam von dir doch nur Enttäuschung. Geh deinen Weg mit dem Herz in der Hand. Überleg, was du tust, jetzt zählt mehr der Verstand. Denk mal drüber nach, ob du selbst immer perfekt bist. Ey, du bist mir scheißegal, also leck mich. Du bist zu weit gegangen. Bei deinem Rap und Rollstuhlfahrer aufzutanzen. Du bist zu weit gegangen. Digga, die Matrix punch ich weg. Wir feiern eine große Party, wo bist du? Du bist weg. Du bist zu weit gegangen. Tracks sind wie wahr vergangen. Du bist zu weit gegangen. Digga, die Matrix punch ich weg. Hör gut zu, ja, jetzt. Slay am Sieg, meine Pump ganz verstellt, Rapper. Wenn ich komm, machst du dich vom Acker wie Mähdrescher. Ich bin Trendsetter, Nike eher. Und wenn ich komm, geht es rund wie im Kreisverkehr. Ich komm mit Butterflies, du mit Kirmesmesser. Ich kill Sido und Harris, dein neuer Lieblingsrapper. Guck mich an, du hast mein Logo auf dein T-Shirt. Slayer Matrix Juno, Homo, das ist Teamwork. Ich lad die Colt und besuch dich Tunte. Hab die Nase voll wie bei akuten Schnupfen. Mein Versuch zu pumpen, indem ich dich einfach kille. Möbel Bodybuilder Style, ich fick deine Klicke. Airbrush, du bist nur in, weil du zu Hause sitzt. Wenn auch sein Traum wacht, dein Mist verkauft sich nicht. Hoffst, wenn du siehst, ich zerschmetter dein Team. Und ich rede nicht von Döner, wenn ich sag, ich bestell bei Jasmin. Du bist zu weit gegangen. Bei deinem Rap und Rollstuhlfahrer aufzutanzen. Du bist zu weit gegangen. Digga, die Matrix punch ich weg. Wir feiern eine große Party, wo bist du? Du bist weg. Du bist zu weit gegangen. Tracks sind wie wahr vergangen.